Kapitel 5. Am Strand. Sie kommen zu Hause in St. Peter-Ording an. Christine, das ist dein Zimmer, sagt Tonis Mutter. Toni, bring bitte den Koffer. Danach kannst du mit Christine ins Stadtzentrum gehen. Ihr könnt Eis essen oder... Aber Mama, meine Freunde sind schon lange am Strand und warten auf mich. Dann nimm Christine doch mit. Sie will sicher lieber shoppen. Nein, ich gehe gern mit zum Strand, sagt Christine schnell. Das ist langweilig für dich. Ich surfe nämlich. Das ist ja super. Hast du auch ein Surfbrett für mich, will Christine wissen. In der Garage ist noch ein Surfbrett, aber Toni sagt, nein. Christine ist hier und ich muss mein Zimmer aufräumen, früh aufstehen. Und jetzt will sie auch noch surfen. Ein Model und surfen, denkt er.